ein Kläger, da ein Richter. Drum hol ich den Hammer raus. Schuld hat vielerlei Gesichter und deine sieht verdächtig aus. Streit es ja nicht ab, du suchst nur Streit. Du liegst falsch und ich hab recht. Ja, gefühlt ist die Gerechtigkeit und nur mein Gefühl ist echt. Ja, wie du mir, so ich dir, schieb dir die Schuld in deine Schuhe. Sonst tust du es bei mir, wenn ich es doch nicht bei dir tu. Findest du ungerecht, hör mal zu. Schuld hat immer der andere, na du. Der andere, da bist ja du. Wo ein Richter, da ein Hammer, der auf dich herniedersaust. Komm, erspar mir dein Gejammer, dafür gibt's hier kein Applaus. Keinen Kompromiss und kein Remis, deine Meinung zählt hier nichts. Hier gibt's keine Sitzkreistherapie, nein, hier gibt's nur mein Gericht. Yeah. Wie du mir, so ich dir, schieb dir die Schuld in deine Schuhe. Sonst tust du es bei mir, wenn ich es doch nicht bei dir tu. Findest du ungerecht, hör mal zu. Schuld hat immer der andere, na nu. Ich schiebe dir die Schuld in deine Schuh, Schuh, Schuh, wie du. Ja, ich schieb dir die Schuld in deine Schuh, Schuh, Schuh, wie du. Weil du's bei mir tust, wenn ich's nicht tu, Schuh, Schuh, wie du. Ich schieb dir die Schuld in deine Schuh. Ja, einen Schuldigen muss es ja geben. So läuft nun mal das Leben. Und heute trifft es dich. Hast es ganz sicher auch verdient. Wo ein Kläger, da ein Richter. Drum hole ich den Hammer raus. Schuld hat vielerlei Gesichter und deine sieht verdient.